Erster, ich bin der Mann, der durch Gottes Zorn viel Unglück und Leid erfahren hat. Zweiter, er hat mich in die Dunkelheit geführt, so dass ich kein Licht mehr sehen kann. Dritter, den ganzen Tag lang wendet er seine Hand gegen mich, um mich immer wieder zu bestrafen. Vierter, er hat meinen Körper schwach gemacht und sogar meine Knochen zerbrochen. Fünfter, er hat mich mit Bitterkeit und großen Schwierigkeiten wie mit einer Mauer umgeben. Sechster, ich muss in tiefer Finsternis leben, genau wie Menschen, die schon lange tot sind. Siebter, er hat mich eingesperrt, damit ich nicht fliehen kann, und meine Ketten sind sehr schwer. Achter, auch wenn ich laut um Hilfe schreie, lässt er mein Gebet nicht zu sich durch. Neunter, er hat meine Wege mit großen Steinen versperrt, so dass ich nicht mehr vorwärts komme. Zehnter, er lauerte mir auf wie ein Bär oder ein Löwe, der sich im Versteck befindet. Elfter, er hat mich vom Weg abgebracht, mich angegriffen und mich völlig allein gelassen. Zwölfter, er hat seinen Bogen gespannt und mich als Ziel für seine Pfeile benutzt. Dreizehnter, er hat seine Pfeile tief in meinen Körper geschossen, so dass ich innerlich verletzt bin. Vierzehnter, alle Völker lachen über mich und machen den ganzen Tag lang Witze über mein Leid. Fünfzehnter, er hat mich mit bitteren Kräutern gesättigt, bis ich mich fast wie betrunken fühlte. Sechzehnter, er ließ mich auf harten Steinen kauen und drückte mich tief in den Staub und die Asche. Siebzehnter, mein Herz hat keinen Frieden mehr, weil ich vergessen habe, was Glück eigentlich bedeutet. Achtzehnter, deshalb dachte ich, dass meine Kraft am Ende ist und ich nicht mehr auf den Herrn hoffen kann. Neunzehnter, ich bitte dich, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit sowie an all die Bitterkeit zu denken. Zwanzigster, meine Seele denkt ständig an dieses Unglück und ist deshalb tief gebeugt und traurig. 21. Doch ich will mir eine Sache zu Herzen nehmen, damit ich wieder neue Hoffnung schöpfen kann. 22. Die Gnade des Herrn hört niemals auf und sein großes Erbarmen hat kein Ende. 23. Seine Liebe ist jeden Morgen neu, denn deine Treue gegenüber uns ist wirklich groß. 24. Ich sage mir, dass der Herr alles ist, was ich brauche, weshalb ich auf ihn vertrauen werde. 25. Der Herr ist gut zu denen, die geduldig auf ihn warten und ihn von Herzen suchen. 26. Es ist eine gute Sache, wenn man still ist und auf die Hilfe des Herrn wartet. 27. Es ist vorteilhaft für einen Menschen, wenn er schon in seiner Jugend lernt, Lasten zu tragen. 28. Er sollte allein und schweigend sitzen, weil Gott ihm diese schwere Aufgabe gegeben hat. 29. Er sollte sich tief beugen und den Staub berühren, denn vielleicht gibt es noch Hoffnung. 30. Er sollte demjenigen, der ihn schlägt, die Wange hinhalten und die Schande geduldig ertragen. 31. Wir wissen nämlich, dass der Herr die Menschen nicht für immer verstoßen wird. 32. Obwohl er Leid schickt, zeigt er danach wieder sein großes Erbarmen und seine Gnade. 33. Gott hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen oder sie traurig zu machen. 34. Er sieht es, wenn man alle Gefangenen eines Landes grausam unter den Füßen tritt. 35. Er bemerkt es auch, wenn das Recht eines Mannes vor den Augen Gottes gebeugt wird. 36. Wenn jemandem im Gericht Unrecht geschieht, bleibt das dem Herrn sicher nicht verborgen. 37. Wer kann schon etwas befehlen, das dann geschieht, ohne dass der Herr es vorher erlaubt hat? 38. Es kommen nicht sowohl das Unglück als auch das Gute aus dem Mund des höchsten Gottes? 39. Warum beschweren sich die Menschen über ihr Leben, wenn sie doch für ihre Sünden bestraft werden? 40. Wir sollten unser Verhalten genau prüfen und danach wieder zum Herrn zurückkehren. 41. Lasst uns unsere Herzen und unsere Hände zu Gott im Himmel erheben und zu ihm beten. 42. Wir haben gesündigt und waren ungehorsam, weshalb du uns bisher nicht vergeben hast. 43. Du hast dich in deinem Zorn versteckt, uns verfolgt und ohne Mitleid getötet. 44. Du hast dich mit einer dicken Wolke umgeben, damit kein Gebet zu dir durchkommen kann. 45. Du hast uns vor den Augen aller anderen Völker wie Abfall und Schmutz behandelt. 46. Alle unsere Feinde haben ihre Mäuler weit aufgerissen, um uns zu verspotten und zu bedrohen. 47. Wir haben nur noch Angst und Schrecken erlebt, während alles um uns herum zerstört wurde. 48. Aus meinen Augen fließen Tränen wie Bäche, weil mein Volk so schrecklich vernichtet wurde. 49. Meine Augen weinen ohne Pause, und ich finde keine Ruhe in meinem großen Schmerz. 50. Ich werde so lange weinen, bis der Herr vom Himmel herabschaut und unser Leid sieht. 51. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, was den Frauen in meiner Stadt angetan wurde. 52. Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt, als wäre ich ein kleiner, hilfloser Vogel. 53. Sie wollten mein Leben in einer Grube beenden und warfen sogar Steine auf mich. 54. Das Wasser stieg mir bis über den Kopf, so dass ich dachte, ich sei nun völlig verloren. 55. In dieser tiefen und dunklen Grube habe ich deinen Namen, Herr, laut angerufen. 56. Du hast mein Rufen gehört und ich bat dich, verschließe deine Ohren nicht vor meiner Bitte um Hilfe. 57. Du kamst mir nahe, als ich dich rief, und du sagtest zu mir, hab keine Angst. 58. Du hast meine Sache vor Gericht verteidigt, Herr, und hast mein Leben gerettet. 59. Du hast gesehen, wie sehr ich unterdrückt wurde, deshalb verhilf mir bitte zu meinem Recht. 60. Du kennst ihre ganze Rachsucht und all die bösen Pläne, die sie gegen mich geschmiedet haben. 61. Herr, du hast ihre Beleidigungen gehört und weißt genau, was sie gegen mich planen. 62. Du kennst die Worte meiner Gegner und weißt, dass sie den ganzen Tag nur Böses über mich denken. 63. Egal ob sie sitzen oder aufstehen, sie machen sich ständig über mich lustig. 64. Du wirst sie so bestrafen, wie sie es für ihre Taten verdient haben, Herr. 65. Du wirst ihre Herzen hart machen, und dein Fluch wird sie schließlich treffen. 66. Du wirst sie in deinem Zorn verfolgen und sie von der Erde unter deinem Himmel vertreiben.